Stacheltraum, Angstweben, Riss. Vergangenheitsdumpf, eingezogen, kaltlebig. Aus, brechen, Lieder der Wut, ein Blutbild malen, die Reiter der Apokalypse entfesseln. Aufwachen, mitten im Jetzt.